Europa vertraut noch der alten, engen Welt der Aristokraten. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein junger Mann erkennt, dass die Menschen leichtgläubig sind. Der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Ein junger, elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung sitzt im Salon eines Ozeandampfers und beobachtet die Tische, an denen Karten gespielt wird. Es sind reiche Europäer und Amerikaner, die sich hier die Zeit vertreiben. Zeit, von der sie während der Reise mehr als genug haben. Denn was kann man schon tun auf der großen, grauen Endlosigkeit des Ozeans? Man trifft sich zum Glücksspiel und erzeugt einen gewissen Nervenkitzel, indem man hohe Summen setzt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gilt es als schick, auf schnellen Ozeanlinern zwischen der alten Welt Europa und der neuen Welt Amerika zu reisen. Es ist wichtig, an Bord der richtigen Schiffe gesehen zu werden. Es ist genauso wichtig, zu den richtigen Kreisen zu gehören, die es sich unter anderem leisten, viel Geld beim Kartenspiel zu riskieren. Inmitten dieser illustren Gesellschaft verfolgt der junge, elegant gekleidete Herr am Rande des Geschehens allerdings ein deutlich anderes Ziel. Er sieht seine Aufgabe darin, den wohlhabenden Luxuskreuzfahrern beim Verlust hoher Summen zu helfen. Doch das weiß an Bord niemand. Man käme auch nicht auf die Idee, dieser vornehme Mann, den man immer erst mehrfach auffordern muss, bis er an einem Spiel teilnimmt, führe etwas anderes im Sinn, als auf möglichst komfortable Weise zwischen den Kontinenten zu reisen. Gewiss, hat man ihn einmal überredet, gewinnt er meistens. Doch das scheint nur allzu natürlich. Seine souveräne und vornehme Spielweise rührt schließlich daher, dass er kein gewöhnlicher Reisender ist, sondern von Adel. Das jedenfalls sagt man. Und wer immer Erkundigungen anstellt, um Näheres in Erfahrung zu bringen, weiß bald, dass sein Name Graf Viktor Lustig ist und er einem alten Geschlecht aus Österreich entstammt. Viel mehr lässt sich nicht herausfinden. Der Hauch des Geheimnisvollen umweht diesen Mann, der gerade freundlich zurückhaltend über den Rand seiner Zeitung blickt, weil ein Mitreisender ihn anspricht. »Spielen Sie eine Runde mit uns, Graf?« bittet der Herr in feinem Tuch, zweifellos Englisch und deutet mit leichter Kopfbewegung hinüber zu einem der Tische. »Ein Neuer«, fährt er leise, fast flüsternd fort, »ist zu unserer Runde gestoßen und er spielt recht plump. Allerdings auch recht gut. Jedenfalls ist niemand in der Lage, mit ihm fertig zu werden. Es wäre uns daher eine Freude und, um ehrlich zu sein, auch eine Genugtuung, wenn Sie ihm eine Lektion erteilen.« Der Graf sieht zum Spieltisch hinüber und fragt, »Was bringt Sie auf den Gedanken, ich hätte bessere Chancen?« »In Ihnen wird er seinen Meister finden«, antwortet der Herr, der es kaum erwarten kann, dass der Graf in das Spiel einsteigt und das Schicksal für alle Beteiligten wendet. »Ich fürchte, Sie haben eine zu hohe Meinung von mir.« »Ihre Bescheidenheit ehrt Sie, Herr Graf, aber Sie sind eindeutig der beste Spieler auf dem ganzen Schiff.« Der Graf runzelt ein wenig die Stirn, erhebt sich dann aus dem Sessel und sagt noch einmal verhalten, »Ich fürchte, Sie haben eine zu hohe Meinung von mir.« Nachdem er am Spieltisch Platz genommen hat, beobachtet er den Neuen, der seine Mitspieler bereits um eine beträchtliche Summe erleichtert hat, unauffällig. Ihm gelingt jedoch nicht, seine Spielweise zu durchschauen. Graf Viktor Lustig hat in seinem Leben bereits viele tausend Partien gespielt und verlässt sich dabei stets fast ausschließlich auf seine Fähigkeit, die Mitspieler schnell und exakt einschätzen zu können, aus ihren Gesichtern und Gesten herauszulesen, was sie denken und fühlen. Er weiß daher schnell, ob jemand blufft oder tatsächlich mit gutem Blatt spielt. Bei diesem Mann aber versagen seine Talente. Er muss an einen Kollegen geraten sein, einen Berufsspieler wie er selbst, allerdings einen deutlich besseren, denn der Graf gewinnt kaum ein Spiel und ist nach einer knappen Stunde fast pleite. Als ein weiterer Passagier in diese Runde einzusteigen begehrt, ergreift er diese Chance sofort. »Sie sind der Mann, auf den wir gewartet haben«, sagt er und macht seinen Platz frei. »Sie werden dem Spiel die Wendung geben, die ich zu meinem Bedauern nicht habe herbeiführen können.« Dann empfiehlt er sich und zieht sich zurück an die Bar. Ein Glas Whisky ist notwendig, um seine Nerven zu beruhigen. Niemand soll bemerken, dass ihn der Verlust der verlorenen Summe schmerzt. Alle an Bord sollen ihn weiterhin für einen vermögenden Mann halten, der lediglich hier und da eine Partie mitspielt, wenn man ihn dazu einlädt. Er weiß nur zu gut, weshalb die reichen Reisenden ihn darum bitten. Es gibt ihren Runden ein gewisses Flair, wenn ein Adliger an ihrem Tisch Platz nimmt. Es hängt also alles davon ab, dass sie ihn auch weiterhin für einen distinguierten Aristokraten halten. Für einen Mann, der sich nicht um Verluste schert. Denn ein Mann von Adel ist ein Mann von Stolz und Ehre, Würde und Haltung. Auch und sogar ganz besonders, wenn es ums Ganze geht. So wie vorhin. Der Neue hat ihn fast ruiniert. Jetzt ist es überstanden und an der Zeit, neue Pläne zu schmieden. Auf diesem Schiff gibt es nichts mehr zu holen. Gegen diesen Berufsspieler, der ungerührt fortfährt, die Taschen seiner Mitspieler zu leeren, ist er chancenlos. Er wird auf einen anderen Luxusliner umsteigen und sein Spiel von vorne beginnen. Ein vornehmer Herr an Bord, ein Graf, ein wenig rätselhaft. Man weiß nichts Genaues, nur so viel. Er ist unterwegs über die Weltmeere auf wichtiger Mission. In diplomatischem Auftrag und selbstverständlich geheim. Daher seine diskrete Zurückhaltung. Mitunter aber zeigt er sich zugänglich und lässt sich zu einem Spiel bitten. Sie spielen gut. Die Stimme reißt ihn aus seinen Gedanken. Ziemlich gut sogar. Der andere hat neben ihm Platz genommen. Zu freundlich. Sie spielen deutlich besser. Niki Arnheim, stellt der Mann sich vor. Sie verfügen über eine beeindruckende Ruhe. Ganz gleich, wie ein Spiel läuft. Man tut, was man kann, erwidert der Graf und zeigt höfliches Desinteresse an einer Fortführung der Konversation. Doch der andere lässt nicht locker. Wer sind in Ihren Augen die besseren Spieler? Europäer oder Amerikaner? Oh, ich spiele nicht viel und nicht mit wirklicher Leidenschaft, antwortet der Graf. Ich achte nicht auf solche Dinge. Ach, kommen Sie. Europäer oder Amerikaner? Sagen Sie es mir. Amerikaner. Sie riskieren mehr. Deshalb verlieren Sie mehr. Eine recht eigenwillige Meinung. Der bessere Spieler ist der, der mehr verliert? Für Sie und mich in jedem Fall. Der Graf runzelt die Stirn. Dieser Mann scheint ihn besser zu durchschauen, als ihm lieb ist. Wie sagten Sie, ist Ihr Name? Niki Arnheim. Möchten Sie etwas trinken, Herr Arnheim? Besten Dank. Ich glaube, es ist an mir, Sie einzuladen. Ihr Stil beeindruckt mich. Eine kleine Weile später muss Viktor Lustig endgültig einsehen, dass es keinen Sinn hat, diesem Mann etwas vormachen zu wollen. Niki Arnheim unterhält sich mit ihm ganz selbstverständlich von Berufsspieler zu Berufsspieler. Wir wären ein famoses Team. Das geht dem Mann von Adel allerdings doch zu weit. Er tut, als habe er dieses Angebot überhört. Wissen Sie, wie wir es machen könnten? Fährt Arnheim fort. Ich gewinne eine Zeit lang. Dann kommen Sie hinzu. Jetzt verliere ich und Sie gewinnen. Die Sympathien der Mitspieler sind sofort auf Ihrer Seite. Dann wendet sich das Blatt und ich gewinne wieder. Dann wieder Sie. Das beweist den anderen, dass man mich durchaus bezwingen kann. Und es wird den Leuten allemal lieber sein, ihr Geld an Sie, einen Mann von Adel, zu verlieren, als an einen wie mich. Die Spannung des Spiels wird Sie hinreißen. Sie werden länger spielen und höher setzen. Insgeheim ist Viktor von diesem Plan sofort überzeugt. Da er durch den hohen Verlust von vorhin fast pleite ist, scheint er ihm nicht nur geneigt, seine Verluste wieder hereinzuholen, sondern sogar deutlich mehr Gewinne zu machen, als er das alleine zustande brächte. Bereits am nächsten Tag unternehmen die beiden einen ersten Versuch. Arnheim spielt und gewinnt. Der Graf beobachtet das Spiel aus einiger Entfernung, nähert sich dann neugierig und sieht eine Weile zu. Dann lässt er sich überreden, in die Partie einzusteigen. Bereits in der nächsten Runde gewinnt er. Ab da funktioniert es genauso, wie Arnheim es vorausgesagt hat. Das Spiel ist für die feinen Herrschaften von enormer Spannung und Aufregung. Und während der Graf und Arnheim in unterschiedlichen Intervallen gewinnen oder verlieren, verspielen ihre faszinierten Opfer weit mehr als an den Tagen zuvor. Bester Laune schlägt Arnheim dem Grafen später unter vier Augen vor, die Sache am nächsten Tag nicht nur zu wiederholen, sondern gezielt weiterzutreiben. Es komme vor allem darauf an, die richtigen Leute auszuwählen und an den Spieltisch zu locken. Kandidaten mit eindeutigen Schwächen. Eitelkeit und Gier, erläutert Arnheim, machen sie blind. Die Eitlen lässt man zu Beginn knapp verlieren und dann souverän gewinnen. Das stachelt sie an und sie geraten Spiel für Spiel immer mehr außer Kontrolle, können Verluste nicht verschmerzen und spielen weiter in der Hoffnung, sich am Ende doch noch zu rehabilitieren. Die Gierigen hingegen lässt man zu Beginn eine nette Summe gewinnen. Das spornt sie an. Sie werden um höhere Beträge spielen und größere Risiken eingehen. Der nächste Tag soll zeigen, ob dieser Plan funktioniert. Der Graf begibt sich zunächst in den Salon, wo er mit einigen Passagieren ein wenig plaudert. Hat er auf diese Weise einen geeigneten Kandidaten gefunden, schlägt er vor, sich die Zeit ein wenig damit zu vertreiben, zu den Spieltischen hinüberzugehen und vielleicht ein Spiel zu wagen. Sobald der Kandidat am Tisch Platz genommen hat, lässt Viktor seinen Partner durch ein unauffälliges Zeichen wissen, ob er es mit einem Eitlen oder einem Gierigen zu tun hat. Dann läuft das Spiel nach dem verabredeten Muster ab. Verliert das Opfer nach einer gewissen Zeit die Lust, weil seine Einbußen zu Schmerzen beginnen, steigt der Graf ins Spiel ein und gewinnt. Der Ausgenommene schöpft wieder Mut und zeigt sich gleichzeitig froh darüber, dass wenigstens der Graf Glück hat, wenn auch seine eigenen, meist erheblichen Verluste nicht wieder zu ihm zurückfließen. Mit dieser Methode bearbeiten die beiden die Passagiere der Ozeandampfer fortan mehrere Jahre lang. Beinahe unbemerkt überschreitet Viktor lustig dabei die Grenze vom Spieler zum Fallspieler, denn die stets sicher eingefahrenen Gewinne basieren nicht allein auf Können und Glück, sondern zu einem erheblichen Teil auf dem fast magischen Geschick Niki Arnheims, die Karten seinen Befehlen gehorchen zu lassen. Und selbstverständlich zeigt er Viktor seine Tricks. Denn es ist durchaus wünschenswert, wenn nicht nur er allein, sondern sie beide den Verlauf ihrer Spiele virtuos zu steuern vermögen. Je nachdem, wer gerade die besseren Karten hat. Am 28. Juli 1914 ist mit all dem Schluss. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Die Luxuspassagen über den Atlantik enden jäh. Viktor Lustig ist über Nacht arbeitslos. Vier endlos scheinende Kriegsjahre lang schlägt er sich in Paris mit ehrlicher Arbeit durch. Ein mühsames Geschäft und eines Grafen unwürdig. Als der Krieg zu Ende ist, geht er nach Amerika, wo er erneut mit Niki Arnheim zusammentrifft. Ihr altes Geschäft aber funktioniert nicht mehr. In den Kreisen der Reichen gilt es nicht länger als mondän, sich die Zeit auf Ozeanriesen zu vertreiben. Ein gemeinsamer Coup aber gelingt ihnen noch und bringt jeden in den Besitz eines Aktienpakets von $25.000. Es ist Viktors Startkapital für seine nun beginnende beispiellose Karriere als Gentleman-Gangster.